ein Supremo, also komm mir nicht mit, Bruder. Ich bin kein Rapper, ich komm mit ner Bazooka. Ich bin Boss aller Bosse, ich bin Stecher. Zieh mein Springmesser und meine Winchester. Das ist Block TNT, den Päckchen im Hinterhof. Schickt euch meine Tracks über Infrarot. Sie wissen nehmen in der Gegend sogar Kinder hoch. Deshalb schlag ich jeden Zinker tot. Das ist kein Spaß mehr wie mein Drogenkartell. Bei mir kannst du nur noch Großes bestellen, denn ich erober die Welt, ich bin kein Kleindealer mehr. Geht es weiter wie zuvor, bin ich ein Millionär. Ich bin 18 Karat, ein Sechser im Lotto. Nimm ein Zug von meinem Beat, schmeckt wie Marokko. La vida loca, nie wieder JVA. Ich ficke jeden, der gegen mich bei den Cops aussah. FSK 18, brutal, Rückkaufwiedergabe, Koks aus Kolumbien, Gras aus der Niederlande. Bulgarische Nutten, die das Geschäft ficken. Libanesische Bubble, Spuk an die hier mit Flex kicken. FSK 18, brutal, hinter schwedischen Gardinen. Heroin ist für die Gegenmedizin. Hier siehst du aggressive Gesichter. Jeder zweite hier führt ein Krieg mit dem Richter. Hier gibt es viele Leute, die dir ins Gesicht lächeln. Hätten sie die Chance, würden sie dir dein Genick brechen. Du darfst sie keinem trauen, hätten sie die Möglichkeit, würden sie dich hochnehmen. Digga, das kann tödlich sein. Leute wissen, was du hast, Leute wissen, wer du bist. Ich bin ein Supremo und hab Eier so wie Herkules. Hier im Ruhrpott bin ich eine große Nummer. Bitches ziehen bei meinem Anblick die Hosen runter. Ihr Drecksrapper, ich lass eure Schwester schlucken. Mach aus den vercrackten Nutten wegen eurer schlechten Mucke. Ihr Hurensöhne, ich lass eure Väter schlachten. Ich lauf amok und ich fick auf meine Täterakte. Ich bin 18 Karat, das Picasso am Poker Tisch, bei dem du geliefert das Koka kriegst. Nie wieder Sorgen wegen Geld, denk ich mir neben sieben Bitches morgens im Hotel. FSK 18 brutal, Rückkaufwiedergabe, Koks aus Kolumbien, Gras aus der Niederlande. Bulgarische Nutten, die das Geschäft ficken. Libanesische Bubble, Spuk an die hier mit Flex kicken. FSK 18 brutal, hinter schwedischen Gardinen. Heroin ist für die Gegenmedizin. Hier siehst du aggressive Gesichter. Jeder zweite hier führt ein Krieg mit dem Richter. Ich hab im Leben über 1000 Gramm verschenkt. Trotzdem trage ich 40.000 Euro nur am Handgelenk. Ich hab im Leben über 100.000 weggeschmissen. Falsche Freunde riechen das und hinterlassen Zeckenbisse. Ich hab im Leben über 200 Frauen gefickt. Trotzdem meinten Lehrer, ich bin ein dummer Taugenichts. Ich hab im Leben über 60 Mann weggeboxt. Ich bin ein Supremo, doch im Nebenzimmer streck ich Stoff. 18 Karat, weiß, wie man ein Tresor knackt. Weiß, dass ihm keiner etwas vormacht. Heiß war die Nordstadt, also hieß es Standort wechseln, bevor die Bullen mich bei einem Transport cashen. Ich geh immer negativ an die Sache. Ich bin ein Supremo, ich entscheide, wann ich mache. Ich entscheide, was ich mache, kläre meine Sachen selbst. Ich bin Boss und meine Soldaten kriegen Taschengeld. FSK 18 brutal, Rückkaufwiedergabe, Koks aus Kolumbien, Gras aus der Niederlande.